Sie verstand die Schwester und die vielen anderen. Hunderte waren es, Tausende, die sich davor hüten mussten, ausgefragt zu werden, und die dann doch den Mut hatten, diese Lähmung, die ihnen auferlegt worden war, zu durchbrechen, die sich voller Angst gefährdeten, weil sie das Kuschen, die Feigheit nicht ertragen konnten, die sich einordneten in das Netz der Verbindungen, von der Übergabe eines Zettels bis zur Beherbergung eines Verfolgten. So wohnte sie nun seit Monaten schon bei einer Familie in der Wusterhauser Straße, dieser kleinen Eckstraße, die zwischen der Köpenicker und der Michaelkirche-Straße verlief, und sie hieß jetzt Irmgard Maria Schäfer, war im Besitz einer Kennkarte, die mit ihrem Foto, ihrem Fingerabdruck von Knöchel, dem aus Holland gekommenen Beauftragten der Partei, gefälscht worden war. Damals, im Winter, als sie sich bei einer Haussuchung gerade in der Wohnung am Spittelmarkt befand, wo sie zweimal in der Woche aufräumte, war der Ausweis mit einer Lupe geprüft worden. »Wo sie denn arbeite?« hatte der Polizeibeamte gefragt. »Bei Daimler-Benz, in Marienfelde«, hatte sie geantwortet. Es war ein Sonntag gewesen, man konnte draußen im Werk nicht anfragen. »Wir kommen mal wieder«, hatten die Beamten gesagt. Sie hatte sich aber seitdem dort nicht mehr gezeigt, obgleich sie den Lohn brauchte und auch das Fleisch, das sie bekommen und mit dem sie ihren Schlafplatz bezahlt hatte. Fleisch von Karnickeln, die die Leute sich im Keller hielten. Sie wusste nicht, ob der Mann verhaftet worden war, sah noch die Frau zittern, hörte die Frage, warum die Frau so zittere. Die Antwort des Manns, sie sei schwer krank. Aber auch in der Wusterhauser Straße würde sie nicht mehr lange bleiben können. Es waren dort zu viele Mieter, kamen zu viele Besucher. Da war ein Maler, hieß Reinhard, der hatte sie gefragt, was sie bei ihrer Schichtarbeit denn mache. »Wir machen Kartuschenbeutel. Wo denn? Und wie die denn aussehen?« »Das dürfe sie nicht sagen«, hatte sie geantwortet. »Das sei Kriegsgeheimnis.« Und auch der Blockverwalter kam gern herauf. »Warum ist Ihre Freundin immer so schweigsam?« konnte der ihren Gastgeber fragen. Oder, um zu provozieren, ob hier der englische Radiosender auch so durchschlage. Ein dichtes Gestrüpp war die ganze Stadt. Doch fragte sie sich nicht länger, wie sie hatte weiterkommen können. Trotz des Dickichts, der Versperrungen, Fallgruben, ging sie doch immer aufrecht. Und so taten es die anderen auch, zwischen denen sie war. Um ihre Mutter nur fürchtete sie, die Schwester hatte es nicht unterlassen können, ihr von ihrer Anwesenheit zu berichten. Die Mutter hatte sie sehen wollen. Ein paar Mal hatte sie sich mit ihr getroffen, im Tiergarten, im Zoo. Zuletzt hatte die Mutter sie umklammert, auf einer Bank. Sie hatte sich losreißen müssen. Die Leute waren schon aufmerksam geworden auf die weinende Frau. Sie wusste, die Mutter würde nicht standhalten, wenn man sie griffe, würde nie daran festhalten können, dass ihre Tochter in Schweden sei, würde alles zugeben, unter der Folter. Keine Begegnungen mehr. Die Ausbrüche von Verzweiflung in der Öffentlichkeit aber waren nichts Ungewöhnliches. Kürzlich erst im Kino, bei der Wochenschau, war eine Frau schreiend aufgesprungen. Sie hatte ihren Sohn verloren. Das Licht ging an, im Tumult wurde sie abgeführt. Ein Soldat rief, man solle sie doch laufen lassen. War die Stadt auch mit ihren Phosphorstürmen, ihrem Steinregen, eine wüste Urwelt, so gab es hier doch, und dies verlieh ihnen allen die Stärke, diese dichte, geordnete Organisation. Von Knöchel war sie zu Kowalke gebracht worden, dem Vertreter des Zentralkomitees, und von dort zur Urich-Gruppe gelangt. Sie erinnerte sich, wie sie bei der Unterredung mit Funk vor der Kirche in Lovö in jenem anderen Leben sicher gewesen war, dass sich alles, wäre sie erst einmal in Berlin, fügen würde. Und so hatte es sich dann auch in Kürze ergeben, dass sie dort stand, wo sie hinkommen wollte. Ebenso wie in Stockholm, unter der dicken Hülle des Alltags, des trügerischen Friedens, der andere, zähe, eng verschlungene Kampf vorhanden gewesen war. Und man einander in der Verborgenheit erkannte, fanden sie sich hier durch einen Wink, ein für andere nicht wahrnehmbares Zeichen zusammen. Und das Merkwürdige war, dass hier, in der riesigen Stadt im Krieg, in der unmittelbaren Gegenwart des Feinds, dieses gegenseitige Erkennen nicht erschwert, eher leichter wurde. Vielleicht, weil die Sinne jetzt mehr denn je geschärft waren. Ehe es ihr erlaubt war, Elisabeth Schumacher zu besuchen, war ein Zusammentreffen mit deren Mutter verabredet worden, in einem Café in der Bleibtreustraße, düsterer kleiner Raum mit Plüschmöbeln. Ein Mann in Wehrmachtsuniform war ein paar Mal an ihr vorbeigegangen, hatte sie gemustert. Die Frau hatte sie dann im Lauf des Gesprächs gefragt, ob ihr der Name Paul Braun bekannt sei. Ja, hatte sie gesagt. So nannte sich unser Auslandssekretär in der Redaktion der Roten Fahne. Nach dieser Begegnung erhielt sie den Bescheid, sie solle zur Buchhandlung Xellius in der Mohrenstraße gehen und in der Abteilung für wissenschaftliche Literatur nach einem Werk zur Völkerkunde fragen. Sie blätterte in den Büchern, es geschah aber nichts. Doch einige Tage darauf wurde sie zu Elisabeth geladen, und diese sagte ihr, dass Braun, der in der Buchhandlung arbeite, sie erkannt habe. Später erfuhr sie seinen richtigen Namen, Gudorf. Da hatte sie längst, nach der Begutachtung durch Schumacher, in jenem Café das aus Stockholm mitgebrachte Material abliefern können. Das Wissen um die strenge gegenseitige Überwachung und um das Verbot, irgendetwas zu unternehmen, ehe man nicht dazu aufgefordert worden war, trug zu dem Vertrauen bei, das sie im Untergrund aneinander band. Kein Fremder, Unzugehöriger hätte sich hier eindrängen können. Und so, das Gefestigte in sich, war es ja auch, als ginge die Stärke, die Fähigkeit zum Verändern, zu einem Neuaufbau des Landes, von denen aus, die nur wenige zu sein schienen, die mit ihren Handlungen jedoch viele andere anrührten und erreichten und ihnen zumindest den Gedanken vermittelten, dass man sich zur Wehr setzen müsse. Einmal war sie bei Sieg gewesen. Sie hatte dies für einen Fehler gehalten. Unvorsichtig fand sie es, dass man sich so oft in Wohnungen traf. Sie hatten aber nicht auf sie hören wollen, saßen da nächtelang zusammen, Gudorf, die Hanaks, die Schumachers, die Kuckhoffs, Heilmann, Goppi. Es war, als hätte sie das ununterbrochene Leben in ihrer Stadt in eine Vorstellung von Unverletzbarkeit eingewiegt. Als gelte nur für jene, die Jahre im Exil verbracht hatten, das Gebot für sich zu bleiben. Gerade von Sieg, der den Druck der illegalen Zeitungen leitete, hätte sie äußerste Absicherung erwartet. Doch glaubte er wohl, in der Uniform eines Eisenbahners, er arbeitete am Stettiner Bahnhof, eine Mimikrie zu besitzen. Es war ihm aber nie etwas fehlgelaufen, beim Verstecken der Handpressen, beim Transport der Manuskripte, bei der Organisation des Austragens der Zeitungen, Flugblätter, Plakate, Klebezettel. In Britz, in der Gartenkolonie am Treptow-Kanal, hatten sie eine Laube. Da wurden die Blätter abgezogen. Die innere Front, der Friedenskämpfer. In den Muskeln des Arms spürte sie diese Bewegung am Griff der Maschine. In den Rüstungsbetrieben wurden die Zeitungen verteilt. Sie waren gedruckt in allen Sprachen Europas, wandten sich an die Zwangsarbeiter, von denen einige ihnen beim Übersetzen halfen. Dort in Britz kam später der Sender hinzu. Goppi wurde dort angelernt. Auch in Rudow und in Oranienburg standen Sieg Parzellen zum Ausweichen zur Verfügung. Immer war sie kreuz und quer durch die Stadt gefahren, mit Manuskripten von Harnack, Schumacher, Kuckhoff, hatte sich getroffen mit Sieg, Knöchel, Kowalke, dem aus Schweden eingetroffenen Welter und mit ihren Vertrauten Eisen, Blätter und Stöbe, deren Anlaufstellen alle in Neukölln lagen, hatte die Texte ausgeschrieben für den Informationsdienst, der für die Mitglieder der Zellen vorgesehen war. Und nachts gehörte sie zu den Zettelklebern, zu den Dahinhuschenden, die Lettern an die Wände und Zäune malten. Nie wäre ihr der Gedanke gekommen, dass solche Aktionen sich geringfügig ausnehmen angesichts des Schwalls der feindlichen Propaganda. Vielmehr war das dreifache F, das für Frieden, Freiheit, Fortschritt stand, für sie von unüberhörbarer Bedeutung erfüllt. Und wäre sie gestern am Güterbahnhof Niederschöneweide von der Polizeistreife gefasst worden, es hätte ihr nichts ausgemacht. Dass Eisenblätter, Tomschick, Urich und Mett im Februar gefasst worden waren, dass sie gefoltert wurden, die Männer im Zuchthaus Brandenburg, die Freundin in Ravensbrück, dass Emmerlich, Gloger, Grünberg, Steffelbauer hingerichtet worden waren in Plötzensee am 21. Mai, entmutigte sie nicht, sondern hielt sie dazu an, ihre Bemühungen um die Verbreitung der Flugschriften dieser kleinen, versprengten Literatur dieser einzigen Literatur, die jetzt noch etwas zu sagen, noch irgendwelche Anleitungen zu geben hatte, zu verstärken. Sie hatte die Regung von Verzagtheit in den beiden jungen Männern vernommen und, als könnte sie sie schützen, ihre Arme um sie gelegt. Sie waren viel jünger als sie, die während des vorigen Kriegs schon ihre Seite gewählt hatte. »Ihr dürft euch nicht fürchten«, sagte sie. »Habt ihr euch einmal für eine Sache entschieden, dann müsst ihr bereit sein, für immer daran festzuhalten.« Heilmann und Coppi konnten im Nachhall der Explosion der Zeitzünderbombe in der Nähe ihre Worte nicht hören. Sie lagen betäubt, glaubten sich unter dem Gewicht der Frau verschüttet. Es war so ein schöner Sommer gewesen. Fast war es, als machten auch sie Ferien dort draußen in Karlshorst, wo die Grillen zirpten, die Vögel zwitscherten zu den Signalen des Senders. Noch waren sie nicht angepeilt worden, als sie mit ihren Zahlenreihen, Umfang, Sammelplätze und Verschiebungen der Truppeneinheiten, Menge und Art der Waffen, Flugzeugtypen, Abwehrzentralen und Stabsquartiere für die Offensive im Osten bekannt gaben. Und die Anrufe des Verbündeten im Kopfhörer vernahmen, dann, während der Vorstöße über die Ukraine zur Wolga, über die Krim zum Kaukasus, während der erneuten Kämpfe um Sewastopol, der sowjetischen Gegenangriffe bei Charkow, zog sich der Ring um sie zusammen, sie mussten wieder in die Stadt, in ihre ständig wechselnden Unterkünfte. Es beruhigte Coppi, dass Hilde bei seinen Eltern geblieben war, in der Laube in Borsigwalde. Er sah sie im tiefen Grün des Gartens sitzen, glatt zurückgestrichen das dunkle Haar, die Hände überm schwangeren Bauch, 3 Monate noch bis zur Geburt des Kinds. Sie konnten doch, wenn sie ihn fänden, Hilde nicht behelligen in ihrem Zustand. Doch, sie würden sie holen. Würden sie ihm vorführen, mit blutig verschwollenem Gesicht. Würden Aussagen von ihm erzwingen wollen, indem sie seiner Frau die Spitze des Messers an den Bauch setzten. Er fuhr auf. Jetzt wollte auch er weg, wusste im Augenblick nur nicht wohin, wo das tauglichste Gerät stand. Bei Harnack oder Kuckhoff, bei Brockdorf oder Schottmüller. Allzu oft hatte es während der letzten Zeit Defekte, Brüche in den Apparaten gegeben. Er war selber unachtsam gewesen, hatte den besten Sender verbrannt, als er ihn anstatt der Gleichstromdose dem Kontakt für Wechselstrom anschloss. Es blieben ihm immer nur, wenn er sich auf seine Wellenlänge eingeschaltet hatte, wenige Minuten, bis die Funkpeilwagen sich näherten. Überall war er in der Falle. Und Heilmann, in seiner Leitstelle am Matthäikirchplatz, hörte die überstürzt gesendeten Ziffernkombinationen mit, indem er sich den Anschein gab, im Kreis der Gefolgschaft, wo er als bester Dechiffrierer galt, an der Lösung dieser Spionagesprüche zu arbeiten, die, wie es sich im Osten zeigte, jede geplante Bewegung der Armeen dem Gegner angekündigt, jedes Überraschungsmanöver verhindert hatten. In allen Führungsämtern mussten sie sitzen, diese Hochverräter, die den Vormarsch gefährdeten, die das Gelöbnis des obersten Kriegsherrn, Rache zu nehmen für die Niederlagen im vorigen Winter, vereiteln wollten. Und sie, die einander an den Händen griffen, zum Abschied vom Sprung hinaus, hatten sich nie als Spione gesehen. Auf Horchposten befanden sie sich, mitten im Feld. Eine ungeheure Verantwortung lag auf ihnen. Von ihren Meldungen hing es ab, wie lange die Versklavung ihres Landes noch andauern würde. Die hastig veränderten Punkte, von denen die Sendungen ausgingen, glichen den genau abgestimmten Positionen von Instrumenten in einer Kapelle, die die Rote genannt wurde und der sie sich verschworen hatten. Die Wende zeichnete sich schon ab. Der Angreifer, eingelassen in die Höhen des Kaukasus, vorgedrungen fast bis zu den Ölgebieten von Baku, 300.000 Mann zusammenziehend am Wolgabogen bei Stalingrad, wurde eingeengt an den Flanken. Die Zufahrtslinien wurden ihm abgeschnitten. Und wenn sie, die sich jetzt aufmachten, noch den Händedruck der nächsten Gefährten spürend, sich auch nicht mehr lange zu halten vermochten, so würden sie doch von sich sagen können, dass sie zum Untergang des Feinds in den Herbststürmen, den Schneefällen beigetragen hatten. Der Alarm war noch nicht abgeblasen worden. Die Bahnen und Omnibusse fuhren nicht, sie mussten durch die Wildnis laufen, vorbei an den Löschwagen, den Räumungskommandos. Heilmann in Richtung Rathaus, Bischof die Klosterstraße hinunter, Coppi den Fackeln der Linden entgegen. Da saßen sie zusammengesunken in ihren Sesseln, die Brüder Humboldt, der eine auf die Erdkugel gestützt, der andere das aufgeschlagene Buch im Schoß, und starrten traumumfangen in die Verwüstung. Über ihnen, die Gesimse der Universität entlang, kletterten Gestalten mit glänzenden Helmen und Äxten, von Feuer umflackert. Wasserbögen sprühten hinauf. Lichtstrahlen griffen rings in den Himmel. Drei Körper warfen sich Schritt für Schritt voran. Mit pumpenden Lungen, hämmernden Herzen, brandige Luft fuhr hinein in die offenen Münder, zischte verbraucht aus den Kehlen. Drei Hirne bereiteten die nächsten Wendungen vor, schon alle kommenden Sprünge und Stürze berechnend. Regelmäßig schlugen Hallmanns Sohlen auf das Pflaster des Schlossplatzes. Am Neptunbrunnen eilte jemand schattenhaft an ihm vorbei. Wie die Kolben einer Lokomotive schwangen Koppis gewinkelte Arme vor und zurück. Lautlos flog Bischof auf die Janowitzbrücke zu. In Strümpfen war sie, wusste nicht, wo sie die Schuhe verloren hatte. Von der französischen Straße drehte Hallmann sich den beiden Domkirchen zu, diesen Spiegelbildern am Gendarmenmarkt, weg von der brennenden Allee, fuhr sich den langen, schwarzen Boten seines Körpers, nahm Koppi, der in den Tiergarten wollte, den Umgang durch die verlassene Dorotheenstraße, jagte vorüber am dunklen Koloss des Reichstagsgebäudes, mit dem verkohlten Dachgestühl, und dann hinein in die Siegesallee, wo auf ihren Sockeln die Götzen der preußischen Traditionen ihn empfingen. Die Schlucht der Leipziger Straße nahm Hallmann auf. Koppis Atem fauchte. Ein Riese war er, ein vorzeitliches Ungeheuer, brach durchs Gestrüpp, schnellte, fuhr über Erdhaufen und Gras. Hinter der Brille mit dünnem Stahlrand waren die Augen zusammengekniffen. Sein Gesicht, dieser Totenschädel, war in Bischofs Netzhaut noch eingeätzt. Die Brückenstraße hinter sich lassend, kam sie zur Köpenicker Straße. Immer wieder hatte sie daran denken müssen, wie sich vorm Kirchtor die beiden Gesichter von ihr weggewandt hatten, das bleiche, kindliche Gesicht unter der Militärmütze, das knöcherne Gesicht mit den tiefen Kerben in den Wangen, dem scharf gezeichneten Mund, dem aufwehenden Haar. Und nun hätte sie sich der von Rauchschwaden durchzogenen Wusterhauser Straße nähern können, sah aber Polizeiwagen dort, und ihre Muskeln und Sehnen jagten sie schon in die Neanderstraße, südwärts, nach Neukölln, wo sie von Geburt an zu Hause war. Die Schläge seiner Füße, die den Potsdamer Platz trafen, verlangsamten sich. Hinter den sternförmig ausgreifenden Straßen sah Hallmann im Dunst die Matthäuskirche. Und Goppi krümmte sich, von einer schrecklichen Mattheit überkommen, mit stechendem Schmerz in der Seite überm Geländer am Lützow-Ufer zusammen. Immer noch schwamm im trägen Wasser des Landwehrkanals Rosas Leiche. Da traten sie von hinten auf ihn zu, stellten sich rechts und links neben ihn hin, zwei Polizisten in Zivil, verlangten seinen Ausweis. Dreher bei Siemens, das stimmte. Das konnte kontrolliert werden. Was er denn hier beim Alarm zu tun habe? Er müsse zur Frühschicht. Zur Frühschicht? Am Sonntagmorgen? Fragten sie. Wir arbeiten jetzt doch auf Hochdruck, sagte er. Da habe er aber einen langen Weg vor sich, sagten sie. Er wolle zum Bahnhof Zoo, sagte er. Dort warten, bis die Züge wieder gingen. Das könne noch lange dauern, sagten sie, und gaben ihm das Papier zurück. Ihre Freundlichkeit verwunderte ihn. Wenn ihr wüsstet, wen ihr vor euch habt. Es war eine solche Schwäche in ihm, dass er wünschte, sie würden ihn festnehmen. Lieber das Ende als die Fortsetzung dieser Flucht. Sie gingen aber schon weiter, winkten ihm sogar noch zu. Er schleppte sich über die Herkulesbrücke. Da schwappte es in den Sümpfen von Stymphalos. Da schlängelte die Hydra sich am Sockel empor. Da streiften ihn die Fittiche des Adlers. Allein der Weg bis zur Tauentzienstraße schien ihm unendlich. Und da hätte er noch vor sich die Nürnberger Straße und die Spichernstraße und die Kaiserallee. Die Kaiserallee, die sich durch ganz Wilmersdorf zog, bis nach Friedenau, wo sich das Sendegerät bei Brockdorf befand. Vom Oranienplatz hatte Bischof es nicht mehr weit bis zum Kottbuser Tor, und Hallmann stieg, sich den Staub von der Uniform klopfend, die Treppe zu seinem Amtszimmer hinauf. Als er eintrat, wandte sich Traxel ihm zu, hielt ein Blatt voller Schriftzeichen vor ihn hin. Er wusste sofort, man hatte den Schlüssel gefunden. Beim langgezogenen Ton der Sirenen stand Bischof am Kottbuser Tor. Mit der Untergrundbahn würde sie von hier bis zur Leinestraße fahren können, halbwegs die Hermannstraße hinunter. Auf dem Bahnsteig befand sie sich zwischen vielen, die sich hier verkrochen hatten und aus Furcht vor einem erneuten Angriff die Nacht in der feuchten, schimmlig riechenden Tiefe verbringen wollten. Im gedämpften Licht glichen sie, eng aneinandergedrängt liegend, unförmig unter Mänteln und Decken, einer grauen Herde, die still und dumpf Schutz suchte in einer Höhle. Heilmann brauchte kaum auf das Papier zu blicken, um zu erkennen, dass es den Funkspruch enthielt, den die Verbündeten damals, am 10. Oktober 41, in furchtbarer Unbedachtsamkeit an die Verbindungsstelle in Brüssel gesandt hatten. Nach dem Auffliegen des belgischen Zentrums vor einem Monat hatte er Fauck, seinen Chef, oft Rätseln gesehen über den Zahlengliedern, aus denen sich die Adressen der Leiter seiner Gruppe ergaben. Die Unterlagen zu entwenden war unmöglich gewesen. Harnack wohnte nicht länger in der Fredericiastraße, sondern in der Wolschstraße am Tiergarten. Und Kuckhoff war von der Kaiserallee umgezogen zur Wilhelmshöherstraße in Friedenau. Nur Schulze Beusen hatte es für gut befunden, in der Altenburger Allee zu bleiben, da seine Wohnung im 5. und nicht wie angegeben im 3. Stock lag, wo ein Offizier der Heeresabwehr wohnte, was die Sucher auf eine falsche Spur geführt hätte. Sie wussten aber alle, dass eine Entzifferung des Texts ihre Verhaftung höchstens ein paar Stunden aufhalten könnte. Und als ein Mitarbeiter ihm mit rotglänzendem Gesicht die Adressen und die unter den Decknamen Koro, Wolf und Bauer ermittelten wahren Namen vorlas, bestätigte sich ihm der Verdacht, den er seit einigen Tagen hatte, dass sie umringt waren. Und dass nur noch auf den Zeitpunkt gewartet wurde, an dem sich so viele Mitglieder der Gruppe wie möglich auf einen einzigen Schlag unschädlich machen ließen. Natürlich, dies war der erste Impuls, auf und davon, die Genossen zu warnen, doch in den Bruchteilen einer Sekunde rollten in ihm Gedankenverbindungen ab, die dann nur die Reaktion kalter Ruhe hervorriefen. Zuerst hatte er schweigend, ungläubig, ohne geringstes Zittern das Papier zu lesen. Die Blicke waren auf ihn gerichtet, oder vielleicht bildete er sich dies nur ein, vielleicht wusste man von seiner Beteiligung noch nichts. Es müsse eine Fälschung sein, sagte er, es handle sich hier doch um hohe Beamte, angesehene Persönlichkeiten. Doch da wurde ihm schon der Hintergrund der drei Spitzenfiguren dargelegt, und er hörte nicht mehr zu, fragte sich nur, ob er ebenso würde abschalten können, wenn sie ihn unter der Stahlrute hätten, nach Wochen in der Zelle im ultravioletten Licht. Harnack kannte er seit 5 Jahren, hatte damals Studien betrieben mit Goppi und seinem Freund, der jetzt in Schweden lebte. 15 war er, als er in Harnacks Vorlesung über politische Ökonomie ging, mit 17 dann Eintritt in die auslandswissenschaftliche Fakultät, ein paar Semester bei Haushofer zur Tarnung unter der mystisch-nationalistischen Geopolitik. Haushofer nannte ihn zwar seinen Lieblingsschüler, sein Lehrmeister aber war Harnack, jetzt Regierungsrat im Wirtschaftsministerium. Den Klassenkampf, in dem die Ausbeuter ungeheuerlich überlegen geworden waren, hatte er kennengelernt auf den Wegen mit Goppi. Der Mechanismus, der von der Kapitalherrschaft zur unverhüllten faschistischen Gewalt führen konnte, war ihm von Harnack erklärt worden. In solchem Maß hatte sich das Proletariat durch die Entbehrungen und Erniedrigungen während 2er Jahrzehnte betäuben lassen, dass es seine Entmachtung und die daraus folgende noch tiefere Versklavung nicht mehr begreifen konnte. Bei Goppi war alles einfach, geradlinig gewesen. Schon in der Schule, dem Scharfenberg-Internat, gehörte er der Partei an, leitete die Gruppe des Jugendverbands in Tegel, hatte sich im Hühnerstall des Schulheims eine Bodenkammer eingerichtet, las dort unter den Bildern der Klassiker den Freunden Gedichte von Majakowski und Wedekind vor, erläuterte ihnen Staat und Revolution und den Imperialismus als höchstes Stadium, nannte, als der Lehrer misstrauisch hineingeschaut hatte, ihn da an der Wand, den mit dem mächtigen Vollbart, seinen Großvater, stand sonntags in der Eisbude seiner Mutter, ging in die Schlosserlehre, nachdem er dann doch 1932 schon unter den Weimarern als Kommunist aus der Schule geflogen war, und gehörte zu den Ersten, die im folgenden Jahr ins Gefängnis kamen. 12 Monate, wegen Verbreitung von Flugblättern. Kaum draußen nahm er die illegalen Tätigkeiten wieder auf. Einen Zweifel hatte es für Goppi, den Arbeitersohn, nie gegeben. Für ihn selbst war es ein weiter Schritt gewesen vom Idealismus zur Realität. Romantik und Edelmut wollten sich immer wieder einschleichen in das entstehende materialistische Weltbild. Da war der Zwiespalt zwischen dem bürgerlichen Elternhaus, der vermeintlichen Geborgenheit und der Wildnis des politischen Kampfs. Seine Auflehnung hatte sich zuerst gegen jegliche Ungerechtigkeit und Unterdrückung gerichtet. Je weiter entfernt, desto heftiger sein Mitgefühl, bis er dazu kam, seine Kräfte dort einzusetzen, wo das Unheil am nächsten und am größten war. Während der Gespräche mit Harnack, Kuckhoff, Gutdorf, Schumacher, Schulze-Boysen, die abwechselnd mal bei dem einen, mal bei dem anderen bis spät in die Nacht stattfanden, war ihm deutlich geworden, wie gerade die inneren Gegensätze einen jeden zum Handeln getrieben hatten. Niemandem war, wie Coppi, der Weg von Kind auf vorgezeichnet gewesen. Aus dem Widerspruch zu ihrer Herkunft hatten sie die Schärfe ihrer Entscheidung bezogen. Ihr humanistischer, akademischer, pazifistischer oder künstlerischer Hintergrund hatte sie in besonderem Grad empfänglich gemacht für den Zusammenbruch des bürgerlichen Liberalismus und sie überzeugt von der Notwendigkeit der Auflehnung gegen die Schande, die sich unter dessen Deckmantel angebahnt hatte. Vielleicht hatte er anfangs noch im Drang zu bewundern, zu verehren, ihre Nähe gesucht. Bald, als er Einblick erhalten hatte in die Kleinarbeit, das beharrliche Planen und Absichern, sah er sie, denen er sich nun zurechnete, im Dienst historischer Kräfte. Und so, wie sie sich diesen zur Verfügung gestellt hatten, gab es auch für ihn kein Zurück mehr. Sie alle wussten, wozu sie gebraucht wurden. Das machte sie fast anonym. Plötzlich war er aus der Theorie in die Praxis gelangt. Und dass sie so wenige waren, hatte ihn nie verwundert. Sie konnten ja nur wenige sein, die Schwäche der allzu vielen hatte ihnen diesen Platz angewiesen. Ohne die Massen derer, die der Verblendung zum Opfer gefallen waren, hätte die Bestialität nicht aufkommen und die meisten derer, die sich ihr noch widersetzten, ausrotten können. Und indem sie überhaupt da waren, zeugten sie von einer Lebenskraft, die sich nicht vernichten ließ. Und so wenige waren es nun wiederum auch nicht. An die 300.000 saßen zu Kriegsbeginn in den Lagern und Kerkern. Für ihre Befreiung und für die Befreiung der Millionen, die dahindämmernd die Befehle ihrer Dompteure ausführten, waren sie am Werk. Dass sie ein Prinzip der Geschichte verwirklichten, hatte Harnack ihm erklärt. Für Schulze-Boysen hingegen gab es nur den eigenen Entschluss. Die Wucht seiner Persönlichkeit hatte ihn mitgerissen. Beide arbeiteten im Zentrum der feindlichen Kommandostellen, und ihre Beherrschtheit, ihre Kunst der Verstellung war so vollkommen gewesen, dass sie mit der Ausdehnung ihrer Tätigkeiten auch im Rang noch anstiegen. Oberregierungsrat war der eine, Oberleutnant der andere geworden. War Harnack immer der Zurückhaltende, der Abwartende und Prüfende, so schoss Schulze-Boysen mit seinem Urteil hervor, jede Schwierigkeit fegte er hinweg, nie ließ er davon ab, obgleich alle Zeichen dagegen sprachen, an eine Erhebung des Volks zu glauben. Er, der Sportler, der Flieger, mit seinem spitz zulaufenden Vogelgesicht, dem strohblonden Haar und den azurblauen Augen, der Erscheinung nach ein Vorbild für den gepriesenen nordischen Menschentyp, war derjenige, der sich am unermüdlichsten für den Sturz des Germanischen Reichs einsetzte. Er, der Sohn eines Fregattenkapitäns, der Neffe des Admirals Tirpitz, aus den Traditionen des Offizierskorps und Kolonialismus kommend, aufgewachsen im Geist des Jungdeutschen Ordens, sah vor sich den sozialistischen deutschen Staat. Noch bis zu seinem 20. Lebensjahr, 1930, Jura und Ökonomie studierend, war er in paneuropäischen Ideen befangen gewesen. Dann brachte die anwachsende chauvinistische Brutalität ihn zum Internationalismus. Rasend schnell, nachdem er seinen Standpunkt geändert hatte, öffnete sich ihm eine neue, revolutionäre Welt, mit einer neuen Literatur, mit neuen Menschen. Und schon brauchte er ein Forum. 1932 gab er eine Zeitschrift heraus, Der Gegner. Darin rief er zur Einheit auf gegen die drohende faschistische Verheerung, die die Arbeiterparteien noch nicht wahrhaben wollten. Er wusste, die Zeit würde zu kurz sein, nur einen Anfang konnte er machen. Eine Gruppe sammeln, die später, wenn alles verloren schien, die Gegenwehr fortsetzen würde. Und gleich nach dem Triumph des Faschismus wurde auch er unter den Zehntausenden verhaftet. Die Erfahrungen im Lager, die schweren Foltern, die Ermordung nächster Freunde fachten wohl den Hass an, wie er benötigt wird für den Aufstand, ließen ihn aber nicht vergessen, dass es die wissenschaftlichen Entdeckungen waren, die seine Haltung bestimmten. Vom Tag seiner Freilassung an, erwirkt durch die Fürsprache einflussreicher Personen, kehrte er die Absicht des Kreises, aus dem er hervorgegangen war, gegen diesen selbst, benutzte seine Verbindungen, die bis in den Generalstab, die Regierung reichten, um den Verbrechen, die im Namen seines Landes begangen wurden, beikommen zu können. Er ließ sich ausbilden zum Flieger und mit Hilfe des Generalfeldmarschalls selbst, der den anscheinend so ehrgeizigen Offizier schätzte, ins Luftfahrtministerium versetzen, wo das Material greifbar war, aus dem sich die Aufrüstung zum Krieg ablesen ließ. Im Wissen, dass sich der Hauptstoß gegen die Sowjetunion richten würde, übermittelte er dieser seine Erkundungen. Auch während des Pakts hatte er stets daran festgehalten, dass es im Osten weitergehen würde, und indem er alles tat, um die Vorbereitungen zum Angriff zu untergraben, widerlegte er die These vom Stillhalten, von der Entsagung der Kommunisten zu dieser Zeit. Er stand der Sowjetunion bei, weil das Überleben des ersten Arbeiterstaats die Voraussetzung war für das Zustandekommen einer Umwälzung in seinem Land. Der kommunistischen Partei gehörte er nicht an. Nur Gudorf, als einziger der Leitenden, war Mitglied. Es war, als wollten sie mit ihrer Ungebundenheit darauf hinweisen, dass sie offen waren für ein Zusammengehen mit allen fortschrittlichen Kräften. Oft war die künftige Staatsform erörtert worden. Schulze-Boysen, der noch an einen Aufstand glaubte, getragen von den Millionen der ausländischen Zwangsarbeiter, sprach von einem Sowjetdeutschland, einer Räterepublik. Die anderen sprachen von einer sozialistischen Demokratie. An die Erreichbarkeit war jedoch nicht zu denken, solange es keine Zeichen von Anteilnahme im Volk gab. Sie waren eine Avantgarde. Doch nicht die Avantgarde einer Partei. Wären sie als eine solche aufgetreten, hätten sie Misstrauen erweckt. Parteien, vor allem jene, die den Kampf im Untergrund überstanden hatten, würden Ansprüche auf Hegemonie stellen können. Doch es ging ihnen nicht darum, die kommunistische Partei aufrechtzuerhalten, damit sie zur Stelle sei, wenn es einmal dazu käme, den neuen Staat zu bilden. Ihre Ziele waren umfassender. Sie wünschten eine Einheitsbewegung. Die Schriften Funks, die ihnen aus Stockholm zugekommen waren, hatten ihnen bestätigt, dass es auch innerhalb der Partei im Exil die Bestrebung gab, zu einer Frontpartei zu kommen, die alle oppositionellen Gruppen in sich vereinigte. Vorerst musste es genügen, dass sie zu den Fürsprechern einer patriotischen Moral wurden. Dies schloss den Internationalismus nicht aus. Sie waren Revolutionäre, doch die gesellschaftlichen Bedingungen verlangten nach langwierigen, geduldigen Vorbereitungen. Ehe die Organisation sich erweitern ließ, hatte der Kampf sich auf die Schwächung der eigenen, imperialistischen Regierung zu richten. Gelänge es zu zeigen, dass ihre Macht beschädigt worden war, könnten Unruhen aufkommen. Doch es wäre noch weit bis zu einer Einheitspartei, zu einem Programm, mit dem sich alle Schichten des zugrunde gerichteten Volks gewinnen ließen. Immer wieder hatten die Gespräche um die Notwendigkeit des Zusammenschlusses gekreist. Würde ein solcher nicht gelingen, müsste ihre ganze Arbeit vergeblich bleiben. Es war ihnen klar, dass die westlichen Alliierten, die auf den Zusammenbruch der Sowjetunion hofften, die mit ihrer Invasion warteten, um den deutschen Armeen im Osten genügend Spielraum zu geben, einmal, wenn sie einmarschiert waren zu ihrem Sieg, danach trachten würden, Deutschland ihren Interessen zu unterwerfen. Wenn es dann die geeinigte Kraft nicht gäbe, würde eine Souveränität sich nicht verteidigen lassen. Oft waren ihm all diese Erwägungen und Planungen haltlos erschienen, und doch gehörten auch sie in ihre Isolierung. Nur sie, diese wenigen, konnten sich beschäftigen mit den Aufgaben, die einmal von äußerster Dringlichkeit sein würden. Und eine Lösung hatten sie noch nicht auf die Frage, was geschehen würde zu dem Zeitpunkt, da ein deutscher Sozialismus von den Westmächten nicht zugelassen, sondern nur unterm Schutz der Sowjetunion geschaffen werden könnte. Es drängte sich ihm, im Flug der Gedanken, die Vision auf von der ungeheuren Vielfalt aller Bemühungen, vom Beharrungsvermögen, das die Führung aufbringen müsste, um die Menge der Absichten, die aus allen Richtungen kommenden Forderungen miteinander zu verbinden, niemanden zu übervorteilen und Leitbilder zu finden, mit denen eine neue Gesinnung sich vermitteln ließe. Die Ausdauer, die an den Tag gelegt wurde, überwand jedoch alle Ungewissheiten. Sie war eine Manifestation der Unbestechlichkeit. Und auch der Vorwurf, der sie in ihrer Abgeschiedenheit hätte treffen können, dass sie sich illusorischen, irrealen Erwartungen hingaben, traf nicht zu. Denn durch die Einblicke, die sie nehmen konnten, wussten sie, dass es trotz der gegenwärtig hinausposaunten Erfolge zu einem Nachlassen der Offensive, zu einem Verschleiß, einem Rückzug, einer Niederlage der Armeen kommen musste. Es galt nur auszuhalten und die Zellen zu stärken. Und wenn es ihm erscheinen mochte, als befänden sie sich auf einer winzigen Insel, so brauchte er den Blick nur denen zuzuwenden, die es in allen Straßenvierteln und Betrieben gab, um ihn, ihr Vorhaben schon wieder in einer Abgestimmtheit aufeinander, in einem großen Zusammenwirken sehen zu lassen. Es bedrängte ihn nur die Vorstellung, von all diesen Geschlagenen und Gelähmten hätte ihr Tun doch erst zur Wahrheit werden können, wenn auch das Volk sich regen würde. Und plötzlich entsann er sich eines Gesprächs, das sie einmal vor dem Pergamonfries geführt hatten, mit der Erkenntnis, dass die Veränderungen vollbracht werden müssten von ihnen, die unten waren, die aus der Erde, dem Staub, dem Geröll krochen, und dass alles wieder zusammenstürzen würde, wenn sie das Erreichte aus den Händen ließen. Als Eroberer hatten sie sich damals gesehen, die Güter der Kultur hatten sie für sich in Anspruch genommen, hatten geglaubt, dass sie, die über so viel Wissen, so viele geistige Leistungen verfügten, nie unterworfen werden könnten von denen, die die menschlichen Schöpfungen verhöhnten. Und dennoch waren diese ihnen wieder überlegen, von ihnen würden sie sich packen und in den Dreck treten lassen müssen. Er blickte Traxel, Fauk in die Augen, denen die Lüsternheit auf den bevorstehenden Fang abzulesen war, aber auch eine Kameradschaftlichkeit, die ihm den Magen umdrehen wollte, dass sie ihm noch nicht an die Kehle griffen, schien zu bedeuten, sie rechneten ihn ihrer blutdurstigen Welt noch als zugehörig an. Es war ihm noch ein Aufschub gegeben. Er hatte nur eine günstige Gelegenheit abzuwarten, um sich hinauszustehlen und Schulze Boysen anzurufen. Besonnenheit, Wissen um die Zweckmäßigkeit, befähigten ihn zu der Selbstüberwindung, sich hier unter die Mörder zu stellen, sich als einer von ihresgleichen auszugeben und mit ihnen zu scherzen. Gerade jetzt, da die Gruppe in solche Verlorenheit geraten war, mussten diejenigen, die den größten Überblick besaßen, so lange wie möglich erhalten bleiben. Dass ein umfassender Schutz noch nicht aufgebracht werden konnte, dass die Parteiführung und die Verbündeten so weit entfernt und selber in Verteidigungsschlachten verwickelt waren, entsprach den Gegebenheiten. Viele noch würden fallen, ehe die Befreiung käme. Und wenn es ihn jetzt ereilte, so wäre er nur einer von Tausenden, die in dieser Sekunde ihr Leben verloren. Und er ging hinaus an ein Telefon. Weder Schulze Boysen noch Libertas, seine Frau, aber waren zu Hause. Beim Mädchen hinterließ er, mit dem Hinweis auf die Dringlichkeit des Rückrufs, seine Dienstnummer, diese Nummer im geheimen Amt, deren Nennung allein ihm den Kopf kosten könnte. Versuchte auch noch Harnack und Kuckhoff zu erreichen. Keine Antwort. Und war wieder zwischen den von Knochengerüsten aufrecht gehaltenen Hautsäcken, im senfgelb getäfelten, summenden, tickenden Zimmer. »Kommen Sie, ich helfe Ihnen«, hatte Bischof zu der Frau gesagt, und ihr, die sich überdies noch mit Bündeln abschleppte, das Kind abgenommen. Im Gedränge aus der Endstation der Untergrundbahn an der Leinestraße hinaufgekommen, gingen sie vorbei an der Mauer des St. Thomas-Friedhofs auf die Jonasstraße zu. Nur das Schlürfen der Schritte war zu hören. Die Menschen waren grau von Staub. Niemand war imstande zu sprechen. Die Angst, während der Stunden im Bunker, war von der Furcht vor dem, was sie bei der Rückkehr erwarten könnte, abgelöst worden. Mit dem Kind im Arm fühlte sie sich sicherer. Um zur Wohnung der Arbeiterin an der Altenbraker Straße zu gelangen, konnten sie durch die Jonasstraße gehen, wo Bischof, unter dem Vorwand, nach jemandem Ausschau halten zu müssen, ins Tor der Mietskaserne trat, in der Sieg wohnte. Eine eigentümliche Stille lag um den Fassaden des Hinterhofs. Niemand ging hinein oder hinaus. Es war, als seien alle Türen zu den Treppen verschlossen und versiegelt worden. Das Kind war aufgewacht und gab kleine, jammernde Laute von sich. Und im Gefühl, beobachtet zu werden, kehrte sie schnell zurück zu der Frau, die sich müde an die Mauer gelehnt hatte. Zog sie mit sich, wagte nicht, sich umzuwenden, und als sie ihr dann im Treppenhaus zwischen all denen, die aus den Kellern gekrochen waren, die Stiegen emporgeholfen hatte und sich dann dem Stadtbahnhof Neukölln näherte, ließ sie das Gefühl von Gefahr immer noch nicht los. Und in der Saalestraße ging sie erst an der Nummer 36 vorüber, überzeugte sich von dem Hin und Her drinnen, um dann zum Tor zurückzukehren. Doch sie musste weitergehen, weil der Polizist, dieser alte Wachtmeister, sie anhielt und fragte, wer sie denn sei. Er kenne sie doch gar nicht. Und da vermochte sie gleich zu lachen, sagte, aus Kindern werden Leute, sie jedenfalls erinnere sich gut an ihn. Es müsse aber schon ein Jahrzehnt her sein, seitdem sie ihn hier im Viertel gesehen habe. Und er nickte. Ein Gespenst saß sie im Nacken, und sie tat, als sei sie geborgen. Er zeigte auf ihre Füße in den zerrissenen Strümpfen und nickte wieder. Ja, wenn dies alles doch endlich mal vorbei wäre. Die Vorwarnungen hätten ihr genügen müssen. Doch es gab Augenblicke, da Warnungen nicht mehr halfen, da das, was man sich vorgenommen hatte, einfach auszuführen war, gleichgültig, ob man dabei draufgehen würde. Und deshalb begab sie sich über ein paar Seitenstraßen aufs Neue zu dem Haus, in dem Ilse wohnte. Erika Brockdorf zog Goppi in die Küche, wo Kaffee bereit stand. Ihr Gesicht, sonst voller Ruhe und Stärke, hatte sich zu einer Maske gespannt. Die breite Stirn, das runde Kinn waren wie aus Stein. »Sie könnten von hier aus nicht mehr senden«, sagte sie. »Die Peilwagen seien in unmittelbarer Nähe. Hößler habe die Rufzeichen der Streife im Hörer. Der Spanienkämpfer, aus der Sowjetunion gekommen, mit dem Fallschirm abgesprungen, seit einer Woche bei Brockdorf einquartiert, kam aus dem Nebenzimmer hervor. Sie müssten den Apparat wegschaffen. Er solle sogleich zu Kuckhoff gehen, ihm die Gefahr melden. Doch Goppi keuchte nur, Schweiß strömte ihm übers Gesicht. Er müsse ausruhen, sagte er, ging ins Schlafzimmer, warf sich aufs Bett. Neben ihm im kleinen Bettgestell schlief das Kind. »Du kannst jetzt nicht ausruhen«, sagte Erika, reichte ihm die Kaffeetasse, die er in einem Zug leerte. »Du musst weiter. Wir werden jetzt im Verkehr nach der Entwarnung versuchen, den Koffer aus dem Haus zu bringen.« Hößler hatte den Kopfhörer umgelegt, hockte auf dem Bettrand, lauschte, in der Hand die Pistole, packte dann die Ausrüstung zusammen. Erika hob Koppis Schulter an. »Es ist unmöglich«, sagte er. »Du musst«, sagte sie, und nahm das Kind schon auf, wickelte es in eine Decke. Zu den Namen, die Fauk nach wochenlangen Mühen dechiffriert hatte, gehörte auch Ilse Stöbe. Er schnalzte mit der Zunge. Heilmann glaubte, er wolle den Korken der Sektflasche schon fliegen lassen, aber er wäre nicht der Chef des Abwehrdienstes, der hervorragende Mathematiker, der ehrgeizige Staatsbeamte gewesen, wenn er sich jetzt nicht hätte beherrschen können, um abzuwarten, wen er neben dieser Spionin im Auswärtigen Amt, dieser berüchtigten Alta, noch alles schnappen könnte. Er hatte sie jetzt alle in der Hand. Nur von dem, der mit ihm im selben Zimmer arbeitete, schien er noch nichts zu wissen. Heilmanns Blick fiel auf den Kalender an der Wand. Die elektrische Uhr zeigte Mitternacht. Mechanisch hob er den Arm, riss das Blatt mit der Nummer 29 ab. Die 30 starrte schwarz, rings um den Kalender waren mit Reißzwecken Postkarten befestigt. Mit Grüßen von Urlaubern, in grellen Farben der Eiffelturm, der Ratschin, das Kolosseum, das Filigranwerk eines Palasts in Sevilla. Ach, der Kreml fehlte noch. Es fehlte noch der Nevski-Prospekt. In der Nacht zum 30. August fiel ihm ein, sollte Kuckhoffs 45. Geburtstag gefeiert werden, in dessen Wohnung im Friedenau. Doch ehe er sich noch einmal zum Telefon aufmachen konnte, rief Fauk ihn zu sich zum Übersetzen russischsprachiger Telegramme. Goppi fand sie alle versammelt vor. Adam und Greta Kuckhoff, Gutdorf, die Harnacks, die Schumachers, Oda Schottmüller, Bildhauerin, Tänzerin, und die alte Anna Kraus, die aus unersichtlichen Gründen oft dabei zu sein pflegte und stumm mit herabgezogenen Mundwinkeln jedes ausgesprochene Wort einer Prüfung zu unterziehen schien.